Abschnitt 6 aus David Copperfield, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel: Ich falle in Ungnade. Teil 1. Wenn die Stube, in der jetzt mein Bett stand, ein selbstbewusstes Wesen wäre, das Zeugnis ablegen könnte, so möchte ich sie heute, wer mag wohl jetzt dort schlafen, auffordern, zu sagen, mit wie schwerem Herzen ich hineintrat. Wie ich die Treppe hinaufging, hörte ich den Hund hinter mir herbellen, und drinnen sah ich die Stube ebenso befremdlich an, als sie mich ansah, und setzte mich die kleinen Hände gefaltet hin, und dachte. Ich dachte an die seltsamsten Sachen, an die Form des Zimmers, an die Sprünge an der Decke, an die Tapeten an den Wänden, an die Streifen und Flecken im Fensterglas, welche die Gegenstände draußen verzerrten und verschoben, an den Waschtisch, der auf seinen drei Beinen wackelte und etwas Unzufriedenes hatte, was mich an Mrs. Gummidge, wenn sie an den Alten dachte, erinnerte. Ich weinte die ganze Zeit über, aber ich weiß gewiss, dass ich keinen Augenblick daran dachte, warum ich weinte. Ich fing in meiner Einsamkeit an zu denken, dass ich schrecklich verliebt in die kleine Emily sei und dass man mich von ihr getrennt habe, um mich hierher zu bringen, wo sich niemand halb so sehr wie sie um mich zu kümmern schien. Das machte mich vollends so unglücklich, dass ich mich in einen Zipfel der Bettdecke einwickelte und mich in den Schlaf weinte. Ich wachte auf, als jemand sagte, hier ist er, und meinen brennenden Kopf aufdeckte. Meine Mutter und Peggotty hatten mich aufgesucht, und eine von beiden hatte es getan. »Davy«, sagte meine Mutter, »was fehlt dir?« Es kam mir sehr seltsam vor, dass sie mich frug, und ich antwortete, »Nichts. Ich besinne mich auch noch. Ich legte mich aufs Gesicht, damit sie meine zitternden Lippen nicht sähe, die ihr bessere Auskunft gegeben hätten.« »Davy«, sagte meine Mutter, »Davy, mein Kind.« Ich kann wohl sagen, keine Worte konnten mich mehr rühren, als dass sie mich »Kind« nannte. Ich verbarg meine Tränen in dem Bettzeug und drängte meine Mutter von mir weg, als sie mich emporheben wollte. »Daran bist du schuld, Peggotty, du schlechtes Mädchen«, sagte meine Mutter. »Ich zweifle gar nicht daran. Wie kannst du das mit deinem Gewissen abmachen, mein eigenes Kind gegen mich oder gegen jemand, den ich lieb habe, aufzuhetzen? Was soll das heißen, Peggotty?« Die arme Peggotty erhob Hände und Augen und antwortete nur mit einer Art Umschreibung des Gebets, das ich nach dem Essen her sagte. »Gott verzeihe Ihnen, Mrs. Copperfield, was Sie in diesem Augenblick gesagt haben, mögen Sie es niemals ernstlich bereuen.« »Es ist zum wahnsinnig werden«, rief meine Mutter, »und noch dazu in meinen Flitterwochen, wo mein bitterster Feind Erbarmen haben und mir das bisschen Ruhe und Glück nicht missgönnen sollte. Davy, du böses Kind, Peggotty, du unbarmherziges Geschöpf, ach Gott«, rief meine Mutter, »was ist das für eine schlimme Welt, wenn man das meiste Recht hat zu erwarten, dass sie so angenehm als möglich sei.« Ich fühlte die Berührung einer Hand, der ich sogleich anmerkte, dass es weder meiner Mutter noch Peggottys Hand war, und schlüpfte rasch aus dem Bett. Es war Mr. Murdstone, der seine Hand auf meinem Arm ruhen ließ, als er sagte, »Was ist das, liebe Clara, hast du vergessen? Festigkeit, meine Liebe!« »Es tut mir recht leid, Edward«, sagte meine Mutter, »es sollte recht gut gehen, aber mir ist so unbehaglich.« »Wirklich?«, erwiderte er, »das ist schlimm, Clara.« »Es ist recht grausam, dass es mich jetzt so treffen muss«, sagte meine Mutter schmollend, »sehr, sehr grausam, nicht wahr?« Er zog sie an sich, flüsterte ihr etwas ins Ohr und küsste sie. Ich merkte das, wie ich sah, dass meine Mutter ihren Kopf an seine Schulter lehnte und ihr Arm seinen Hals berührte. Ich wusste damals so gut wie jetzt, dass er ihrem weichen Charakter jede beliebige Gestalt geben konnte. »Geh hinunter, liebes Kind«, sagte Mr. Murdstone. »David und ich wollen auch hinunterkommen.« »Meine Gute«, sagte er mit einem finstern Gesicht zu Peggotty, als er meine Mutter an die Tür begleitet und sich mit einem Nicken und einem Lächeln verabschiedet hatte, »wissen Sie den Namen Ihrer Herrin?« »Sie ist seit langer Zeit meine Herrin, Sir«, erwiderte Peggotty, »ich sollte ihn wissen.« »Das ist richtig«, antwortete er, »aber mir kam es vor, wie ich die Treppe heraufkam, als ob Sie meine Frau mit einem Namen anredeten, der nicht der ihrige ist. Sie werden aber wissen, sie hat meinen angenommen. Vergessen Sie das nicht.« Mit einigen besorgten Blicken auf mich knickste Peggotty, ohne zu antworten, aus dem Zimmer, denn sie sah wahrscheinlich, man erwarte ihre Entfernung, und sie hatte keine Entschuldigung zu bleiben. Als wir beide allein waren, machte er die Tür zu, setzte sich auf einen Stuhl, stellte mich vor sich hin, während er mich immer noch am Arme hielt, und sah mir fest in die Augen. Ich fühlte die meinen nicht weniger fest zu seinen hingezogen. Wenn ich mir zurückrufe, wie wir uns Auge in Auge gegenüberstanden, kommt es mir vor, als hörte ich wieder mein Herz schneller und lauter schlagen. »David«, sagte er und presste seine Lippen zusammen, »wenn ich ein ungehorsames Pferd oder einen ungehorsamen Hund habe, was meinst du wohl, dass ich mit ihm mache?« »Das weiß ich nicht. Ich prügle ihn.« Ich hatte ihm mit einem gepressten Geflüster geantwortet, aber ich fühlte, dass jetzt mein Atem noch gepresster war. »Ich schlage ihn, dass es ihm wehe tut. Ich sage zu mir, ich will dieses Geschöpf gehorchen lehren, und wenn's ihm alles Blut in seinem Leibe kosten sollte, fügen müsste es sich doch. Was hast du da im Gesicht?« »Es ist Schmutz«, sagte ich. Er wusste so gut wie ich, dass es die Spuren von Tränen waren. Aber wenn er mich 20-mal gefragt hätte, jedes Mal mit 20 Hieben, so glaube ich doch, mein Kinderherz wäre eher gesprungen, als dass ich es gesagt hätte. »Du bist ziemlich gescheit für dein Alter«, sagte er mit einem ernsten Lächeln, das ihm eigen war, »und ich sehe, du hast mich recht gut verstanden. Wasche dir das Gesicht und komm mit mir herunter.« Er wies nach dem Waschtisch, der mir wie Mrs. Gummidge vorkam, und machte eine Bewegung mit seinem Kopf, die mich ohne Verzug gehorchen machte. Ich zweifelte damals wenig und jetzt noch weniger, dass er mich ohne das geringste Erbarmen zu Boden geschlagen hätte, wenn ich nicht gehorchte. »Liebe Clara«, sagte er, als er mit mir in die Wohnstube unten trat, »du wirst hoffentlich keinen Verdruss mehr haben. Wir wollen unseren jungen Freund bald bessern.« »Gott verzeihe mir's, ich hätte für mein ganzes Leben gebessert werden können. Ich wäre ein ganz anderer Mensch geworden, wenn man mir damals ein freundliches Wort gesagt hätte. Ein Wort der Ermutigung und der Erklärung. Ein Wort des Mitleids wegen meiner kindischen Unwissenheit oder ein Wort der Bewillkommnung, eine Versicherung, dass das alte, mütterliche Haus noch ganz dasselbe sei, hätten mich zu einem gehorsamen Sohn gemacht, anstatt dass ich jetzt gehorsam heuchelte, und hätten mir ihn achten, anstatt hassen gelehrt. Mir kam es vor, als ob es meiner Mutter leid tue, mich so scheu und fremd im Zimmer stehen zu sehen, und dass sie, als ich nach einem Stuhl schlich, mir mit trüben Blicken folgte, aber das Wort wurde nicht gesprochen, und die Zeit dazu war vorüber. Wir drei saßen allein an dem Tisch. Er schien meine Mutter sehr gern zu haben. Ich fürchte fast, er war mir deshalb nicht weniger zuwider, und sie war sehr zärtlich gegen ihn. Aus ihren Reden merkte ich, dass eine ältere Schwester meines Stiefvaters heute Abend kommen und hier bleiben sollte. Ich weiß nicht, ob ich schon damals oder erst später entdeckte, dass er, ohne selbst ein Geschäft zu haben, einen Gewinnanteil an einer Weinhandlung in London hatte, mit der seine Familie schon vom Urgroßvater her in Verbindung gestanden hatte und bei der seine Schwester in gleicher Weise beteiligt war. Aber ich kann es gleich hier bemerken. Nach Tische, als wir vor dem Feuer saßen und ich auf eine Flucht zu Peggotty sann, ohne den Mut zu haben, fortzuschlüpfen, aus Furcht den Herrn vom Hause zu beleidigen, fuhr ein Wagen vor der Gartentür vor und er ging hinaus, um den Besuch zu empfangen. Meine Mutter folgte ihm. Ich ging ihr schüchtern nach, als sie sich in der Stubentür umdrehte und mich in der Dämmerung ans Herz drückte, wie sie es früher zu tun pflegte, und mir zuflüsterte, ich solle meinen neuen Vater lieben und ihm gehorsam sein. Sie tat dies in großer Eile und sehr geheimnisvoll, als ob es ein Unrecht wäre, aber voller Zärtlichkeit. Und dann gab sie mir ihre Hand und führte mich hinter sich her in den Garten, wo er stand. Hier ließ sie mich wieder los und gab ihm ihren Arm. Der angekommene Gast war Miss Murdstone, eine finster aussehende Dame. Sie war schwarz wie ihr Bruder, dem sie in Gesicht und Stimme sehr ähnelte, und hatte sehr buschige Augenbrauen, die fast über ihrer großen Nase zusammenliefen, als ob sie durch die Schwäche ihres Geschlechts des Vorzugs eines Backenbarts beraubt ihn über die Augen versetzt hätte. Sie brachte ein paar unnachgiebige, harte, schwarze Koffer mit, auf deren Deckeln in harten Messingnägeln ihre Anfangsbuchstaben standen. Als sie den Kutscher bezahlte, holte sie ihr Geld aus einer harten, stählernen Börse, und sie trug die Börse in einem wahren Kerker von einem Strickbeutel, der an einer schweren Kette an ihrem Arme hing und wie ein scharfes Gebiss schloss. Ich hatte damals noch nie eine in allen Einzelheiten so metallene Dame gesehen, als Miss Murdstone war. Sie wurde mit vielen Zeichen der Bewillkommnung in die Stube geführt und erkannte hier förmlich meine Mutter als eine neue und nahe Anverwandte an. Dann fiel ihr Auge auf mich und sie sagte, »Ist das Ihr Knabe, Schwägerin?« Meine Mutter gab ein bejahendes Zeichen. »Im Allgemeinen kann ich Knaben nicht leiden«, sagte Miss Murdstone. »Wie geht's, Knabe?« Unter diesen entmutigenden Verhältnissen erwiderte ich, dass ich mich wohl befinde und dass ich von ihr dasselbe hoffe, aber mit so wenig Wärme, dass mich Miss Murdstone mit zwei Worten abfertigte. »Schlecht erzogen!« Nachdem sie dies mit großem Nachdruck ausgesprochen, wünschte sie, nach ihrem Zimmer gewiesen zu werden, welches für mich von da an ein Gegenstand der Scheu und des Grauens wurde, wo die beiden schwarzen Koffer stets verschlossen dastanden und wo, denn ich guckte ein- oder zweimal in ihrer Abwesenheit hinein, eine Menge kleiner Stahlkettchen und Pflöckchen, mit denen sich Miss Murdstone zu schmücken pflegte, in ehrfurchtgebietenden Reihen am Spiegel hingen. So viel ich herausbringen konnte, war sie in guter Absicht gekommen und gedachte nicht, uns jemals wieder zu verlassen. Schon am nächsten Morgen fing sie an, meiner Mutter zu helfen und ging den ganzen Tag über in der Vorratskammer aus und ein, um alles zurechtzusetzen und die alte Ordnung umzustürzen. Das erste Bemerkenswerte, was mir an Miss Murdstone auffiel, war, dass sie beständig von dem Verdacht beherrscht war, die Dienstmädchen hätten einen Mann irgendwo im Hause versteckt. Von diesem Wahne beherrscht stürzte sie zu den allerungewöhnlichsten Zeiten in den Kohlenkeller und öffnete kaum ein einziges Mal die Tür eines dunklen Schrankes, ohne dass sie dieselbe wieder zuschlug in der Meinung, sie habe den Mann gehascht. Obgleich Miss Murdstone nichts sehr Luftiges hatte, war sie doch in Betreff des Aufstehens eine wahre Lerche. Sie war auf den Beinen, und ich glaube es heute noch, beschäftigt, den Mann zu suchen, ehe sich jemand im Hause regte. Peggotty war der Meinung, dass sie stets mit dem einen Auge offen schlief, aber ich konnte mich dieser Meinung nicht anschließen, denn ich versuchte es selbst, als sie diese Vermutung ausgesprochen hatte, und fand, dass es auf keine Weise ging. Am allerersten Morgen nach ihrer Ankunft hörte man ihre Klingel mit dem Hahnenschrei. Als meine Mutter zum Frühstück herunterkam und den Tee bereiten wollte, fuhr Miss Murdstone mit dem Mund nach ihrer Wange, was sie einen Kuss nennen mochte, und sagte: »Liebe Clara, Sie wissen ja, ich bin hergekommen, um Ihnen alle beschwerlichen Arbeiten abzunehmen. Sie sind viel zu hübsch und leichtsinnig.« Meine Mutter errötete und lachte und schien keine Abneigung gegen diese Charakterisierung zu fühlen, als dass Ihnen Pflichten aufgelegt werden dürfen, die ich erfüllen könnte. »Wenn Sie so gut sein wollen, mir Ihre Schlüssel zu geben, meine Liebe, so will ich alles das in Zukunft selber besorgen.« Von dieser Zeit an behielt Miss Murdstone die Schlüssel den Tag über in ihrem Beutel und die Nacht über unter ihrem Kissen, und meine Mutter hatte nicht mehr damit zu tun als ich selbst. Doch ließ sich meine Mutter ihre Herrschaft nicht ohne allen Widerstand rauben. Eines Abends, als Miss Murdstone ihrem Bruder gewisse Haushaltungspläne entwickelt hatte, denen er seine Zustimmung gab, fing meine Mutter plötzlich an zu weinen und sagte, man hätte sie doch wohl auch zu Rate ziehen können. »Clara«, sagte Mr. Murdstone streng, »Clara, ich muss mich über dich wundern.« »Ach, du hast gut von Wundern sprechen, Edward«, rief meine Mutter, »und du hast sehr gut von Festigkeit sprechen, aber du würdest dir es selbst nicht gefallen lassen.« Ich will bei dieser Gelegenheit bemerken, dass Festigkeit die große Eigenschaft war, auf welche Mr. und Miss Murdstone mit bedeutendem Nachdruck bestanden. Wie ich damals den Begriff dieses Wortes erläutert hätte, wenn jemand auf den Gedanken gekommen wäre, mich danach zu fragen, weiß ich nicht. Aber jedenfalls sah ich in meiner Weise vollkommen ein, dass es nur ein anderer Name für Tyrannei war und für eine gewisse düstere, anmaßende, teuflische Laune, die in beiden lag. Jetzt würde ich den Begriff wie folgt erklären. Mr. Murdstone war fest. Niemand in der Welt sollte so fest sein wie Mr. Murdstone. Niemand sonst in der Welt durfte fest sein, denn alles sollte sich vor seiner Festigkeit beugen. Miss Murdstone war eine Ausnahme. Sie durfte fest sein, aber nur aus Verwandtschaft und in einem niedrigeren Grade. Meine Mutter war eine zweite Ausnahme, sie konnte und musste fest sein, aber bloß im Ertragen ihrer Festigkeit und in dem Glauben, dass es keine andere Festigkeit in der Welt gebe. »Es ist sehr hart«, sagte meine Mutter, »dass ich in meinem eigenen Hause«, »in meinem eigenen Hause«, wiederholte Mr. Murdstone, »Clara«. »In unserem eigenen Hause, meine ich«, stotterte meine Mutter, ganz eingeschüchtert. »Du weißt ja, was ich meine, Edward. Es ist sehr hart, dass ich in deinem eigenen Hause nicht ein Wort über häusliche Angelegenheiten sagen soll. Ich habe recht gut gewirtschaftet, bevor wir uns heirateten.« »Ich habe Zeugen«, sagte meine Mutter schluchzend, »frage Peggotty, ob es nicht recht gut ging, wenn man mich allein machen ließ.« »Edward, wir wollen der Sache ein Ende machen«, sagte Miss Murdstone. »Ich reise morgen ab.« »Jane Murdstone«, sagte ihr Bruder, »schweig. Wie kannst du andeuten, du kenntest meinen Charakter nicht besser, als deine Worte zeigen?« »Ich will gewiss niemand verdrängen«, sagte meine arme Mutter mit vielen Tränen. »Es würde mich sehr unglücklich machen, wenn jemand fortgehen sollte.« »Ich verlange nicht viel. Ich mache keine unvernünftigen Forderungen. Man soll mich nur manchmal zu Rate ziehen. Ich bin sehr dankbar, wenn mir jemand beisteht, und ich verlange nur, dass man mich manchmal der Form wegen zu Rate zieht. Ich dachte, es hätte dir früher gefallen, dass ich ein wenig unerfahren und fast wie ein halbes Kind war, Edward. Gesagt hast du das, aber du scheinst mich deshalb jetzt nicht leiden zu können, denn du bist so streng.« »Edward«, sagte Miss Murdstone wieder, »wir wollen der Sache ein Ende machen. Ich gehe morgen.« »Jane Murdstone«, donnerte Mr. Murdstone, »willst du schweigen? Wie kannst du so etwas sagen?« Miss Murdstone riss ihr Taschentuch aus dem Beutel und hielt es sich vor die Augen. Clara, fuhr er fort und sah meine Mutter an, du setzest mich in Verwunderung. Ja, ich fand Freude an dem Gedanken, ein unerfahrenes und harmloses Mädchen zu heiraten und seinen Charakter zu bilden und ihm etwas von der Festigkeit und Entschiedenheit zu geben, die ihm fehlten. Aber wenn Jane Murdstone so gütig ist, mir in diesem Unternehmen beizustehen und meinetwegen eine Stellung gleich der einer Haushälterin übernimmt, »und dafür schlechten Dank findet?« »Oh, bitte, bitte, Edward«, rief meine Mutter, »beschuldige mich nicht des Undanks. Ich bin gewiss nicht undankbar. Das hat mir noch niemand gesagt. Ich habe viele Fehler, aber nicht diesen. Oh, bitte, lieber Mann.« »Wenn Jane Murdstone«, sage ich, fuhr er fort, nachdem er gewartet hatte, bis meine Mutter schwieg, »schlechten Dank dafür findet, so erkältet und verändert sich dieses Gefühl in meinem Herzen.« »Oh, bitte, lieber Mann, sage das nicht«, flehte meine Mutter ganz erweicht. »Oh, bitte, Edward, ich kann es nicht hören, wie ich auch immer sein mag. Ich habe ein gefühlvolles Herz. Ich weiß, ich habe ein gefühlvolles Herz. Ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht gewiss wüsste. Frage Peggotty, sie wird es gewiss bestätigen.« »Keine Schwäche hat bei mir das mindeste Gewicht, Clara«, erwiderte Mr. Murdstone. »Du verlierst nur unnütz deine Worte.« »Komm, wir wollen uns wieder versöhnen«, sagte meine Mutter. »In Unfreundlichkeit oder Erkaltung kann ich nicht leben. Es tut mir so herzlich leid. Ich habe sehr viele Fehler, das weiß ich, und es ist sehr freundlich von dir, Edward, dass du mit deinem starken Charakter dir die Mühe gibst, mich zu bessern. Jane, ich mache gar keine Einwendungen mehr. Es würde mich ganz unglücklich machen, wenn sie noch ein einziges Mal ans Abreisen dächten.« Meine Mutter konnte nicht weitersprechen, sie war zu sehr gerührt. »Jane Murdstone«, sagte Mr. Murdstone zu seiner Schwester, »harte Worte zwischen uns, hoffe ich, sind selten. Es ist nicht meine Schuld, dass ein so ungewöhnliches Ereignis heute vorgekommen ist. Jemand anders hat mich dazu gebracht, aber es ist auch nicht deine Schuld. Auch dich hat jemand anders dazu gebracht. Wir wollen beide suchen, es zu vergessen. Und du, David, geh zu Bett«, setzte er nach diesen großmütigen Worten hinzu, »denn das ist kein geeignetes Schauspiel für den Knaben.« Ich konnte kaum die Tür finden, so voll standen meine Augen von Tränen. Ich fühlte meiner Mutter Schmerz so tief, aber ich schlich hinaus und tappte im Dunkeln die Treppe hinauf in mein Schlafstübchen, ohne nur das Herz zu haben, Peggotty gute Nacht zu sagen oder mir ein Licht geben zu lassen. Als sie vielleicht eine Stunde später hereintrat, um nach mir zu sehen, wachte ich darüber auf. Sie sagte, meine Mutter sei sehr betrübt zu Bett gegangen und Mr. und Miss Murdstone säßen noch allein im Schlafzimmer. Am nächsten Morgen ging ich etwas zeitiger hinunter als gewöhnlich und blieb draußen vor der Stubentür stehen, als ich drinnen meiner Mutter Stimme hörte. Sie bat Miss Murdstone sehr demütig um Verzeihung, wozu sich diese Dame verstand, und es fand eine vollständige Aussöhnung statt. Später hörte ich nie wieder meine Mutter über irgendetwas eine Meinung aussprechen, ohne dass sie sich erst an Miss Murdstone gewendet oder durch ein sicheres Mittel in Erfahrung gebracht hatte, was Miss Murdstones Meinung über diese Sache war. Und nie wieder sah ich Miss Murdstone, wenn sie übler Laune war, und das passierte ihr zuweilen, nach dem Beutel greifen, als ob sie die Schlüssel herausnehmen und sie meiner Mutter übergeben wollte, ohne dass diese in große Angst geraten wäre. Das schwarze Blut, das in den Adern der Murdstones floss, gab auch der Religion der Murdstones eine düstere Färbung von Strenge und Zorn. Seitdem ist mir oft eingefallen, dass diese Färbung eine notwendige Folge von Mr. Murdstones Festigkeit war, die ihm nicht gestattete, jemanden von dem schwersten Gewicht der strengsten Strafen, für die er eine Entschuldigung finden konnte, freizusprechen. Sei dem, wie ihm wolle. Ich kann mich noch recht gut der entsetzlich feierlichen Gesichter erinnern, mit denen wir in die Kirche gingen und des veränderten Eindrucks, den die Kirche jetzt auf mich machte. Wieder kommt der gefürchtete Sonntag und ich marschiere zuerst in den alten Kirchstuhl wie ein bewachter Gefangener, der zu einem Sträflingsgottesdienst geführt wird. Dicht hinter mir folgt Miss Murdstone in einem schwarzen Sammetkleide, das aussieht, als ob es aus einem Leichentuche gemacht wäre. Dann kommt meine Mutter, dann ihr Gatte. Peggotty geht jetzt nicht mehr mit wie früher. Wieder höre ich, wie Miss Murdstone die Responsen murmelt und auf alle drohenden Worte mit grausamem Behagen besonderen Nachdruck legt. Wieder sehe ich, wie ihre dunklen Augen in der Kirche herumschweifen, wenn sie sagt, elende Sünder, als wenn sie die ganze Gemeinde unter diesem Namen begreifen wollte. Dann wieder gelingt es mir, wieder einmal einen seltenen Blick auf meine Mutter zu werfen, die ihre Lippen schüchtern zwischen beiden bewegt, welche ihr in jedes Ohr wie ferner Donner brummen. Dann wieder überkommt mich eine plötzliche Angst, ob vielleicht doch unser guter Pfarrer Unrecht und Mr. und Miss Murdstone Recht haben und alle Engel im Himmel Vernichtungsengel sein könnten. Und wieder, wenn ich einen Finger bewege oder mit einer einzigen Muskel meines Gesichts zucke, stößt mich Miss Murdstone mit ihrem Gebetbuch in die Seite, dass es mich schmerzt. Ja, und wieder bemerke ich auf dem Nachhauseweg, wie einige Nachbarn mich und meine Mutter ansehen und untereinander flüstern. Und wieder, wie die drei Arm in Arm gehen und ich allein hinterherkomme, folge ich diesen Blicken und frage mich, ob meiner Mutter Gang wirklich nicht mehr so leicht ist wie früher und ob das heitere Glück ihres hübschen Gesichts wirklich fast ganz verschwunden ist. Wieder frage ich mich, ob die Nachbarn wohl daran denken, wie wir beide früher miteinander nach Hause gingen, und ich wundere mich darüber den ganzen langsam sich hinschleppenden trüben Tag lang. Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 22. November 2024.